Erster Gott baut seine Stadt auf heiligen Bergen. Zweiter Gott liebt die Tore von Zion sehr. Er liebt sie mehr als andere Orte. Dritter Mann sagt wunderbare Dinge über dich. Du bist die Stadt von Gott. Vierter Gott nennt Rahab und Babel seine Freunde. Auch Philistäer, Tyrus und Kusch gehören dazu. Fünfter Mann sagt, viele Menschen sind in Zion geboren. Gott macht die Stadt fest. Sechster Gott zählt die Menschen aus allen Ländern. Er sagt, dieser Mensch gehört hierher. Siebter, die Menschen singen und tanzen. Sie sagen, alles Gute kommt von dir.